Protokolle 10.1. Diese Erkenntnis wird uns von Nutzen sein, wenn wir über die Verteilung der Macht, der Redefreiheit, die Presse, die Gewissensfreiheit, das Vereins- und Versammlungsrecht, die Gleichheit vor dem Gesetze, die Unverletzlichkeit des Eigentums und der Wohnung, die Besteuerung, die rückwirkende Kraft der Gesetze sprechen werden. Das sind alles Fragen, über die man vor dem Volke niemals offen sprechen darf. Falls man sie aber notgedrungen erörtern muss, darf man sie nicht einzeln aufzählen, sondern man soll bloß zusammenfassend erklären, dass die Grundsätze des modernen Rechtes von uns anerkannt werden. Die Bedeutung dieser Zurückhaltung liegt darin, dass ein nicht offen ausgesprochener Grundsatz uns die Freiheit lässt, den einen oder anderen Punkt davon auszunehmen, ohne dass jemand es merkt, während man einen einmal ausgesprochenen Grundsatz rückhaltlos aufrechterhalten müsste. Bemerkung Fleischhauer: Joly behandelt dieses Thema breiter. Ich konnte mir nicht versagen, das Zwiegespräch in seiner ganzen Ausdehnung zu bringen, da es einen vorzüglichen Einblick in die echt jüdischen Gedankengänge dieses Vaters der Protokolle gewährt. Weiter im Text.